Paris, 22. Januar 1871. Montmartre, vor einem kleinen Café, in dem ein Rekrutierungslokal der Nationalgarde etabliert ist. An einem Tisch vor dem Café ein beleibter Herr in dickem Mantel. Nationalgardisten kommen aus einer Ausfallschlacht gegen die Preußen, die seit Monaten Paris belagern. Aus einem Zug lösen sich drei. Der Maurer Papa, sein Freund Coco und der junge Priesterseminarist François, der seinen Arm in der Binde trägt. Mit sich führen sie einen gefangenen deutschen Kürassier. Auf unsere Helden der Felder von Mont-Valérien. Na, geht's gut, Frau? Ja, den Preußen. Drei Beine. Sehr wohl, aber schnell, wir müssen weiter. Der Patron besteht darauf, dass vorweg bezahlt wird. Drei Beine, das macht 12 Francs. Der Bein wird aufgeschlagen. Mensch, kannst du nicht sehen, wir kommen aus der Schlacht. 12 Francs. Die sind verrückt. Nein, die sind nicht verrückt, Gustav, wir sind's. Verrückt ist es, sich zu schlagen für 1,5 Francs pro Tag. Das ist also noch nicht einmal ein halber Bein. Aber ich will. Komm, Papa. Meine Herren, ich höre Ihnen schon eine ganze Weile zu, wie Sie die Weinpreise diskutieren, während auf den Kasematten noch gekämpft wird. Gekämpft wird? Sie meinen, gestorben wird? Papa. Wissen Sie, was vorgeht? Lass mich, Gustav. Wir liegen eine ganze Nacht in Eis und Dreck der Felder von Montmalerien. Und ich mit meinem Räuber. Wir warten und warten. Aber der Befehl zum Stürmen kommt erst nach 12 Stunden, früh um 10. Zu Eisklumpen erstarrt beginnen wir den Sturm. Und wir stürmen die Schanze von Montretout, den Park von Buzambal. Wir stürmen einen Teil von Saint-Cloud. Wir dringen bis zum festgelegten Punkt in Garchecourt. Von 150 Geschützen aber lässt der General Trochu nur 30 feuern. 40.000 Mann der regulären Linientruppen stehen Gewehr bei Fuß und schauen zu, wie wir Garch ohne Geschützdeckung stürmen. Wir haben schwere Verluste. Aber wir sind durch. Aber wir sind durch. Die Preußen sind in wilder Flucht. Und was macht der General Trochu? Er befiehlt den Rückzug. Wir müssen alle gewonnenen Positionen kampflos räumen. Was bedeutet das, Monsieur? Ich nehme an, eure Generäle wissen, wo der Kampf aussieht. Sie wissen es, dorthin schicken Sie die Nationalgarde. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass der General Trochu die Nationalgarde in die Pfanne schlägt. Wisst ihr überhaupt, was ihr da redet? Beschuldigt eure Kommandeure die Generäle Frankreichs des Verrats? Vielleicht darf ich um Beweise fragen. Gustav, er will Beweise. Wir haben keinen. Außer, dass wir hingehen wie die Fliegen! Leg dich nicht auf, Papa. Wir können Ihnen verraten, dass zwei Bataillone zurück aus zweitägiger Ausfallschlacht auf dem Wege zum Stadter sind, um der Regierung eine ganz einfache Frage zu stellen. Kämpfen die Generäle gegen die Preußen oder gegen die Nationalgarde? Meine Herren, während die Preußen auf den Kasematten... Meine Herren, die Preußen, schlagt die Preußen, die Belagerung, sprengt den eisernen Gürtel, Bürger, und ihr habt wieder Brot. Wir beginnen zu sehen, wer uns alles belagert. Vor allem Sie und Ihresgleichen. Oder setzen die Preußen die Preise herauf, wie? Das ist deine Meinung. Die Belagerung schlägt Ihnen nicht schlecht an, wie? Du bist wenigstens nicht dick. Pass auf. Kellner. Kellner. Vier Wein, einen für Fritz, vier Wein für zwei. Fritz. Man macht sich hier mit dem Feind gemein. Genug! Meine Herren, Sie vergessen, wo die Front ist. Wie ist das, François? Er meint, du hast vergessen, wo du deine Schramme gekriegt hast. Den Wein hörst du? Vier Wein für zwei Francs. Wir schlagen das ganze auf den Wein aus der Hund. Vier Wein für zwei Francs. Was? Meine Herren, wir werden Ihre Kokarden mit weniger Vergnügen nähen, wenn die Nationalgarde anfängt, ihre eigenen Rekrutierungslokale in Klump zu schlagen. François, Madame Cabé? Ja, Madame Cabé. Und Sie muss ich bitten, endlich Ihre Miete für das Zimmer zu zahlen. Ich warte jetzt seit 3 Monaten. Aber Madame Cabé, ich habe meinen Sold noch nicht ausbezahlt bekommen. Montvalange. Es ist mir auch ein wenig schlecht im Augenblick. Mutter, er ist verwundet. Ja, aber wann wird er zahlen? Lachen Sie nicht, er ist mein Zimmerherr. Komm. Emile, wir bringen die Kokarde. Aber bist du bezahlt, François? Madame, wir verstehen Ihre Besorgnis. Wir sind auf dem Weg zum Stadthaus, um an die Regierung einige kitzelige Fragen zu stellen. Und das Ganze ist, dass Sie Ihre Miete nicht zahlen wollen. Während Frankreich einen Kampf auf Leben und Tod kämpft, ziehen Sie vor das Stadthaus und meutern gegen die eigenen Generäle. So ist das. Was macht ihr? Nieder mit den Generälen! Ach du Helfer! selbst den Mund, Jean. Die Regierung weiß ganz genau, was sie zu tun hat. Du bist still, Jean. Das sehe ich an jedem Korb Kokarden, den sie mir abnimmt. Aber wie soll denn die Regierung die Preußen schlagen, wenn ihr hier dazwischen redet? Komm, Jean! Das sind Aufrührer. Wir sind Aufrührer. Haben Sie gesagt, wir sind Aufrührer? Leg dich nicht auf, Papa. Lass Denk an Gustav. Deine Milz. Lass mich! Und ist schon das Gustav, lass mich! Wir drehen die Kolben nach oben. Jeder kann es sehen. An der Spitze führen wir Musikkapellen und keine Kanonen. Sagen Sie nicht, wir sind Aufrührer, ja? Wir wollen Paris verteidigen und wir wollen die Regierung ein wenig daran erinnern. Sie braucht es. Madame Cabé, Sie hat einen Auftrag für Ihren Jean. Das ist freundlich von Ihnen. Jean hat seit 3 Monaten keine Arbeit. Er ist Lokomotivheizer, aber die Züge verkehren ja nicht mehr. Jean! Monsieur hat einen Auftrag für dich. Du hättest doch Lust, Jean. Ich halte nichts von Aufträgen, Mutter, das weißt du. Jean ist der beste aller Menschen, aber er hat meinen. Dieser Krieg dauert nicht mehr lange, glauben Sie mir, Emil. Alle Geschäfte, die mit diesem Krieg gemacht werden konnten, sind gemacht. Da ist nichts mehr drinnen. Macht 80 Francs. Ja, und jetzt finden Sie mir endlich jemand mit Mut, aber zuverlässig. Das geht selten zusammen. Wie? Das Zeug muss durch die Linie. Heute noch. Und Monsieur ziehen es wirklich vor, weiter hier in der Kälte zu warten? Ja, ich will nicht den ganzen Schweiß der Vorstädte in die Nase bekommen. Die Luft ist seit einiger Zeit sehr schlecht in eurem Lokal. Den Kutscher, Emil, den Kutscher. Geduld, Monsieur. Geduld, bis der Pöbel mir die Läger plündert. Und kommt nicht mehr zu. Was ist los? Sie schießen die Nationalgarde zusammen. Vom Stadthaus. Hinter jedem Fenster hat ein Linie-Soldat gestanden. Jetzt ist alles ein Rauch. Und man sieht nicht, sie rufen das Leben die Kommune von Paris. Los, los, den Kutscher, Emil, den Kutscher. Wagen Sie es nicht. Ihr Huhn, Monsieur. Ich werde sehen, dass man Sie hinausführt. Monsieur, Ihr Huhn! Ich bin fertig mit euch! Mit der ganzen Nationalkarte! Die 80 Frauen, Monsieur! Emil, wo ist der Herr, der mir den Auftrag geben wollte? Na weg, ohne zu zahlen! Dein Patron täte gut daran, auch die feineren Herren um vorherige Bezahlung zu bitten. Vielleicht interessiert es hier in diesem Kreis, dass die da drin keine einzige Kokarde mehr abnehmen wollen. Auf neuesten Befehl der Regierung betrachten Sie die Rekrutierung zu den Bataillonen der Nationalgarde als beendet. Hörst du, Papa? Wir sind ruiniert. Sie haben den Stab der Nationalgarde besetzt. Der alte Delecluse ist schon verhaftet. Und das alles, weil wir euch nicht entschließen können, die Generäle zu hängen. 80 Francs, Monsieur. Nehmen Sie das vorläufig als kleines Entgegenkommen unsererseits. Es ist ein Huhn, das ein feiner Herr bestellt, aber nicht gegessen hat. 80 Francs, sonst entlässt mich der Patron. Du wirst dich entschließen müssen, dich uns anzuschließen. Vielleicht bezahlt die Regierung das Huhn für Madame. 80 Francs. Monsieur, Sie sind sehr liebenswürdig. Ich habe zufällig nicht viel im Magen. Huhn ist mein Leibgericht. Sie erlauben, dass ich meinem Jean etwas abgebe. Dann lass das! Guten Appetit. Das 101. betrachtet es als eine Ehre, Sie als Gast zu haben. Dass ihr noch Witze macht. Es ist alles aus. Die da haben gesiegt. Die haben uns nur gezeigt, wo der Feind steht. Bordeaux, Ende Januar 1871. In Thiers Haus. Beim Frühstück empfängt Adolphe Thiers den Vertreter der Regierung der nationalen Verteidigung, Jules Favre, der ihn bittet, die Regierung in seine Hände zu nehmen. Schluss mit diesem Krieg. Er beginnt eine Ungeheuerlichkeit zu werden. Man hat ihn geführt, man hat ihn verloren. Auf was wartet man? Die Nationalgarden kämpfen wie die Teufel. General Trochu schickt sie in die Schlacht wie Ochsen, aber sie kämpfen. Er lässt 10.000 verbluten und aus den Vorstädten melden sich Freiwillige. Man gibt ihnen Rationen, wie sie sonst doch Schiffbrüchige erhalten. Sie verlangen nur bessere Gewehre. Nächtelang lässt man sie in ihren Stellungen, bis sie erstarren vor Kälte, aber sie erwärmen sich mit diesem Verteidigt Paris. Und sie verteidigen es schließlich und endlich. Mein lieber Favre, was ist das, Paris? Man spricht in diesen Kreisen von Paris als von einem Heiligtum, das besser in Flammen aufgehen, als aufgegeben werden sollte. Man vergisst, dass es aus Werten besteht. Man vergisst es, weil man selbst nichts hat. Der Pöbel ist bereit, alles in die Luft zu sprengen. Nun, es gehört ihm nicht. Für uns ist Paris kein Symbol, sondern ein Besitztum. Es anzünden heißt nicht, es verteidigen. Diese Nationalgarden, das ist unser Unglück. Wir haben das patriotische Opfer gebracht, den Mob gegen die Preußen zu bewaffnen. Nun hat er die Waffen. Gegen uns. Monsieur Thier, Sie müssen uns helfen. Nehmen Sie Kaffee? Dann Milch wie ich? Nicht einmal das erlaubt? Ach, Faber, wenn wir noch Mägen hätten und der Appetit bleibt. Aber zurück zur Sache. Wann kapitulieren Sie? Aber Sie haben Waffen, Monsieur. Kanonen! Wir können nicht hingehen und sagen, gebt die Kanonen heraus, es wird kapituliert. Die Antwort würde sein, eine Salve aus 450.000 Gewehren. Allerdings nicht mehr gegen die Preußen. Und ihr habt sie bewaffnet. Von der ersten Stunde eurer Regierung, von dem Morgen dieses 3. September, habe ich nur einen Gedanken genährt, wie diesen Krieg beenden. Schnell, sofort. Ihr drückt dem Pöbel Waffen in die Hand. Paris in Waffen, das ist die Revolution in Waffen. Monsieur, dieses Beispiel, Fabre. Man muss sie ausrotten. Man muss diese ungewaschenen Mäuler auf das Pflaster schlagen. Im Namen der Kultur. Unsere Zivilisation gründet sich auf das Eigentum. Es muss geschützt werden um jeden Preis. Was, der Pöbel erdreistet sich, uns Vorschriften zu machen. Säbel her, Kavallerie! Wenn nur ein Meer von Blut Paris von seinem Ungeziefer reinwaschen kann, dann muss es eben ein Meer von Blut sein. Fabre, was wollen Sie? Der Pöbel, einmal gegen die Preußen bewaffnet, will die Waffen nicht wieder herausgeben. Gut, wir lassen ihnen die Waffen, auch nach dem Waffenstillstand. Man wird jubeln über unsere Großmut, man wird sich beruhigen, man geht nach Hause. Inzwischen besetzt Herr von Bismarck alle Vorstädte von Paris, in denen die Nationalgarde ihre Kanonen stehen hat. Clichy, Passy und so weiter, Schluss. Herr von Bismarck gestattet uns, dies tief zu bedauern. Das Talent habe ich Herrn von Bismarck niemals abgestritten. Aber die Forderungen der Preußen. Herr von Bismarck spricht von 5 Milliarden Kriegsentschädigung, von der Annexion Lothringens und des Elsass, von der Zurückbehaltung aller Kriegsgefangenen und der fortdauernden Besetzung der Forts, bis alles zu seiner Zufriedenheit abgewickelt ist. Das ist der Ruin. Und die Forderungen der Nationalgarde, ist das nicht der Ruin? 5 Milliarden, das ist der Handel. Das ist der Preis der Ordnung. Wir werden eine Bauernnation, jetzt in diesem Jahrhundert. Ich rechne mit den Bauern. Die Ordnung stützt sich auf Sie. Was ist Ihnen Lothringen? Sie wissen nicht, wo das liegt. Die Eisen- und Zinngruben Lothringens, das ist die Zukunft Frankreichs. Was nützen Ihnen die Eisen- und Zinngruben Lothringens, wenn Sie dort die Kommune haben? Sie sollten wenigstens ein Wasser nehmen, Fahrer. Ich weigere mich, das einzusehen. Warum? Selbst ein Schluck Wasser ist noch Leben. Das Schlucken allein. Ach so, ja, auch das andere ist nötig. Absolut. Das ist der Preis der Ordnung. Nur... Wir werden unsererseits in den Kapitulationsvertrag aufnehmen, die erste Rate der Kriegsentschädigung, das sind 500 Millionen, wird erst gezahlt nach vollständiger Entwaffnung des Pöbels und Verhaftung der Rädelsführer. Nennen wir es Pazifizierung. Das Wort Pazifizierung möchte ich übrigens in Zukunft etwas häufiger gebraucht wissen. Es ist eines der Worte, die alles erklären. Also, auf was wartet man? Die Regierung der nationalen Verteidigung kann nicht kapitulieren. Hippolyt, mein Bad. Damit betrachte ich meine Mission als beendet. Was ist das? Es ist eines unserer Linienbataillone. Brave Bauernsöhne. Sie scheinen in letzter Zeit etwas nervös gegenüber Marschtritten zu sein, mein lieber Favre. Monsieur Thier, ich beglückwünsche Sie als den neuen Chef der Regierung. Wir müssen den Frieden haben. Frankreich braucht ihn. Sie haben alle Vollmachten, ihn durchzuführen. Ich werde die Macht brauchen, denn die Kräfte der Unordnung sind bewaffnet. Monsieur Thier, Frankreich zittert um Ihre Gesundheit. Sie allein können es retten. Ich weiß das. Das ist der Grund, warum Sie mich Milch trinken sehen. Die ich verabscheue, lieber Favre. Paris, 27. Februar 1871, 5 Uhr früh, Rue Pigalle auf dem Montmartre. Die Nationalgarde rettet ihre Kanonen aus den Vorstädten und bringt sie in die Arbeiterviertel. Stellt sie dorthin! Darf ich die andere Kanone haben, Monsieur? Natürlich, du bist doch nicht einfach Bismarck. Ruf du sie, du kennst sie am längsten. Madame Cabé! Lauter! Madame Cabé, ein Herr möchte Sie sprechen! Madame Cabé, vielleicht erinnern Sie sich, das ist Papa. Er hat Ihnen doch versprochen, das Huhn ist erst der Anfang. Jetzt bringt er Ihnen etwas anderes. Eine Kanone. Mutter, Sie haben die Kanonen aus den Vorstädten gerettet. Es lebe die Nationalgarde. Du hältst den Mund, schau. Was soll die Kanone hier? Papa ist der Meinung, bei Ihnen ist sie sicher. So. Schaffen Sie mir sofort die Kanone von der Tür. Wir haben Sorgen genug. Die Beamten gehen jetzt von Haus zu Haus und kassieren alle rückständigen Mieten. Ihre fällige Miete haben Sie mir zu bringen, François, und keine Kanone. Und Sie sollten endlich zur Kenntnis nehmen, die Regierung sagt Ruhe und Ordnung, Monsieur. Wohl, aber Sie dürfen ihn Papa nennen. Das hat er mir anvertraut. Sie sollten sich schämen, Ihre Witze zu machen mit einer Arme. Wir machen keine Witze, Madame. Wir haben diese Kanone mit eigenen Händen hier aufgeschleppt. Wir machen keine Witze. Gustav. Madame. Und die Kanone? Ich will die Kanone nicht hier behalten. Das ist Mutters Schwager. Pierre Langevin, er ist Mitglied des neuen Zentralkomitees. Rede du mit ihr, Onkel Pierre. Mische du dich nicht hinein, Pierre. Du bist ein Wirrkopf, das weißt du. Das hat ja Caroline auch immer gesagt. Und ich sage dir, wer sich mit der Regierung anlegt, landet im Kittchen. Oder im Stadthaus. Mutter, du musst die Kanone hier behalten. Du hast ja selber für sie gesammelt. Da war Krieg. Und was ist jetzt? Ich werde die Kanone nehmen. Ja. Jawohl! Und weil ich Thiers Schandfrieden nie anerkennen werde, bitte ich den hier anwesenden Vertreter des Zentralkomitees der Nationalgarde um Aufnahme in das 101. Bataillon. Jean, du kommst sofort herauf. Die Nationalgarde ist nach Hause geschickt. Eben! Sind bitte nicht zu links, wir von der neuen Bataillon? Im Gegenteil. Ich glaube immer noch was zu rechts. Was, Jean? Aha. Nieder mit Thier. Bürgergardist Cabet. Ich übergebe Ihnen zur Bewachung die Kanone der Rue Pigalle. Ich habe mich schon stark gelangweilt ohne dich. Paris, 16. März 1871, 1 Uhr nachts, Rue Pigalle, vor dem Haus der KB. Jean und François wachen bei der Kanone auf Strohstühlen sitzend. Jean hat Babette auf dem Schoß. Diese Ruhe, worauf warten Sie? Wir nehmen uns die Kanonen und hier rührt sich nicht. Was soll er machen? Angreifen. Hier? In 5 Minuten ist die ganze Nationalgarde auf den Beinen. Eine Reihe aufgerissenes Pflaster genügt und Sie bekommen die Kanone nicht einen Zentimeter voran. Gute Nacht, Liebe. Man muss seinen Mädchen etwas bieten. Das macht sie sinnlich, weil sie Materialistinnen sind. Früher war es ein hübscher Toilettentisch und jetzt ist es eine Kanone, die Monsieur Thiers Herrn von Bismarck schenken wollte. Er hätte sie tatsächlich jetzt, wenn wir sie nicht geholt hätten. Geneviève ist keine Materialistin. Nein, sie ist Lehrerin und daher nichts als Geist. Und das ist es auch, warum du sie ins Bett nehmen möchtest. Ich möchte sie nicht ins Bett nehmen. Babette sagt, sie ist hübsch gewachsen. Wie kannst du mit ihr über sie reden? Sie wohnen dort zusammen. Übrigens ist sie verlobt. Er ist kriegsgefangen, ein Leutnant. Die Brüste sind das Beste. Du willst mich ärgern. Wenn man dich über Mädchen reden hört, könnte man nicht drauf kommen, dass du vom Land bist. Selbstverständlich hast du schon mit 14 was mit einer Kuhmark gehabt. Du wirst mich nicht ärgern. Nein? Jedenfalls habe ich Babette gesagt, sie soll Geneviève sagen, du bist interessiert. Es wird sie vielleicht amüsieren, einen kleinen Geistlichen um Finger zu wickeln. Ich bin Physiker. Gut, ein Physiker. Physik? Ist das nicht die Lehre von den Körpern? Du hast doch selbst gesagt, dass sie einen Leutnant liebt. Dass sie mit ihm verlobt ist. Das ist dasselbe. Du hast eine vollkommen falsche Vorstellung. Als ob man jemanden nur ins Bett nehmen möchte, weil man liebt. Die Wahrheit ist, dass man auch schon morgens beim Aufstehen weiß, heute muss man eine haben. Warum soll das bei den Frauen anders sein? Ein Bedürfnis. Nicht notwendigerweise entstanden durch den Anblick eines besonderen Busens, sondern sowieso. Worauf erst man einen Busen besonders findet. Dasselbe geht bei den Frauen. Kurz. Wenn du so einen Tag beim Schopf packst, bist du es auch bei Geneviève. Eben nicht! Halt! Wer da? Plakat. Von der Regierung. Die Nationalgarde wird ihre Kanonen behalten. Behalten? Die Regierung ersucht die Nationalgarde um Mithilfe. Verständigung. Die Regierung gibt an alle Bürger Weißbrot aus. Schauen, was bedeutet das? Weißbrot von Papa Thierry. Der Zwerg gibt auf, François. Sie können nichts machen. Wir haben die Kanone, François. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt! So ist es! Sie wollen Weißbrot, meine Herrschaften? Bitte sehr, stellen Sie allen sichtbar eine Kanone vor Ihre Haustür. So. Und jetzt gehe ich in die Klappe. Ich glaube, ich schlafe eine ganze Woche lang. Jedenfalls bin ich froh, dass ich mein Zimmerchen bei euch wieder habe. Ich habe dir immer gesagt, angreifen können Sie nicht. Paris, 17. März 1871, 5 Uhr früh, Rue Pigalle, vor dem Bäckerladen. Die Frauen der Rue Pigalle, darunter die Lehrerin Geneviève Géricault und Babette, stehen nach Brot an. Wisst ihr noch, wie das schmeckt, Weißbrot? Das letzte habe ich vor 3 Monaten gesehen, bei der Gnädin, bei der ich wasche. Weißbrot von Papa Thier. Das soll seinen schandfrieden schmackhaft machen. Dreck, ihr Krieg. Nur gut, dass er aufhört. Aber wer bezahlt den Frieden? Wir, Bürgerin. Wir bezahlen ihn, die nicht zahlen. 5 Milliarden. Was, wir haben nichts? Wir haben 300.000 Bajonette, Madame. Das ist ja auch der Grund, warum Sie jetzt Weißbrot rausholen. Mein Alter sagt, das Wasser läuft ihm so im Mund zusammen, dass seine Flüche da drinnen saufen. Warum kapitulieren Sie, wenn 300.000 Mann Nationalgarde allein in Paris sind? Weil 300.000 Mann Nationalgarde in Paris sind. Wenn Thiers Frieden nach Brot schmeckt, lasse ich ihn mir gefallen. Aufmachen! Aufmachen! Mein Alter will sein Frühstück ans Bett. Aufmachen! Madame Poulard hat das Frühaufstehen verlernt. Raus aus den Federn! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Meine Damen, es herrscht die Ordnung. Die Ordnung muss vollkommen augenblicklich unzerstörbar hergestellt werden. Das Weißbrot der Regierung spricht eine laute Sprache. Die Herren können nicht ein bisschen Brot herausgeben, ohne was von der Ordnung rauszuforzen. Achten Sie auf Ihre Sprache, Bürgerin. Was soll denn Mademoiselle Géricault dazu sagen? Sie ist Lehrerin und kennt keine Blähungen. Wenn von Ordnung die Rede war, ist noch immer Blut geflossen. Weißbrot mit Ordnung, das ist der Krieg gegen uns. Brot ist Brot. Sie ist eine politische. Ach, und deshalb habt ihr kein Recht, euch über sie lustig zu machen. Solange dort die Kanone steht, können Sie nichts machen. Paris, 18. März 1871, Rue Pigalle, 3 Uhr früh. Im Dunkel überfallen die regierungstreuen Linientruppen die Arbeiterviertel. Sie verhaften die Mitglieder des Zentralkomitees der Nationalgarde und beschlagnahmen die Kanonen. Einer der Verhafteten ist Pierre Langevin. Ihn verriet der Bruder von François, der Bäckergeselle und Liniensoldat Philippe. Es wird langsam hell. Ist das Pierre Langevin? Schauen Sie an. Ja. Sie sind Mitglied des Verbrecherkomitees. Des Zentralkomitees. Abführen. Ihr wartet, bis die Pferde kommen. Die Kanone muss weg, bevor es hell wird. Sechs Uhr früh. Die wie jeden Morgen zum Bäckerladen kommenden Frauen der Rue Pigalle entdecken die an der Kanone auf Pferdegespanne wartenden Liniensoldaten. Sie alarmieren die anderen Frauen des Viertels. Die Frauen von Paris geben den Liniensoldaten das Weißbrot der Regierung und bringen sie zum Fraternisieren. Was macht denn der da an der Kanone? Es ist Philipp, der Bäckergeselle. Du kommst gerade recht, die Bäckerei ist seit gestern wieder geöffnet. Sachte, ich will der Patronin nicht guten Tag sagen. Hier sind ja noch welche. Soldaten. Er hat sie hergeführt, weil er sich im Viertel auskennt. Was wollt ihr mit der Kanone? Das geht euch einen Dreck an. Sie kommt nach Versailles, Befehl. Macht es euch an der Kanone zu vergreifen, ihr Scheißer. Gute Frauen, geht doch weiter, weitergehen. Komm, Kapi! So! Meine Kanone spielen! Sie wecken das ganze Viertel! Ja! Wir wollen die Kanone spielen! Wir wollen die Kanone spielen! Sauerei, du bleibst die Pferde! Was ist denn los? François! François! Dein Bruder kommt, bitte! Sie wollen die Kanone wegschleppen! Lass die Kanone, wo sie ist! Wie lebt sie, gehört euch nicht! Seit wann bist du der Nationalrat? Das Seminar ist geschlossen, lass die Finger von der Kanone! Weg! Beruhige dich, Kleiner. Wir müssen an die Trommeln ran. Gib dir keine Mühe, eure Trommeln haben wir vorsichtshalber zerstochen. Es ist ein Überfall aufs ganze Viertel. Halt's Maul! Die Hunde! Nicht schießen! Du wächst doch das ganze Viertel! Wenn die Pferde nicht bald da sind, haben wir sie sowieso auf dem Hals. Kann ich wirklich ein bisschen beeilen mit ihren Dreckpferden? Bei uns Weißbrot, bei Tieren leeren Magen. Das Weißbrot hat uns Tier gegeben. Es ist das, was er euch vom Munde gestohlen hat. Das könnt ihr ruhig nehmen. Jetzt weiß ich, weshalb wir Weißbrot bekommen sollen. Damit wir euch die Kanonen ablassen, wie die länger die Wolle! Wo bist du denn her? Aus der Auvergne. Ach, aus der Auvergne? Ein Bauer. Sicher hat man euch ohne Frühstück weggeschickt. Wir haben gemeint, das geht am Handumdrehen. Bei Tieren wie ein Mann, bei uns Weißbrot. Ja. Meine, komm, trink mal was. Was hast du denn hier überhaupt verloren? Na. Weiß ich nicht. Mit an, Sie hindern mich an der Ausführung eines Befehls. Gehen Sie ins Haus, François. Wir Frauen werden mit Ihnen schon fertig, ohne Blutvergießen. Seien Sie vorsichtig, Genevieve. Der Krieg ist aus. Wir wollen heim. Ja, der will heim. Auf Frauen loszugehen, ohne unanständige Gedanken. Schämt euch. Die schmettern vor Kälte, da ist keine Liebe möglich. Eine Decke zum Wärmen. Denk du lieber an was anderes als das Kriegsspiel. Zeigt uns die Kolben, nicht die Mündung. Die Löcher haben wir. Ah! Auseinander! Ihr könnt die Kanone nicht wegbringen, ihr Unglücklichen. Wir werfen uns vor die Räder. Wer nicht Platz macht, wird erschossen. Wollt ihr uns massakrieren? Genevieve! Weg, sonst knallt! Zurück, Philipp! Zurück! Gib das Gewehr weg, Kleiner! Schieß ihn nieder! Schieß ihn nieder! Schieß ihn nieder! Hier ist kein Blut! Misch dich nicht ein, Genevieve! Das Gewehr runter, Kleiner! Mach eine Bewegung und ich drücke los. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Was Reich komme, dein Wille Bruder, geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden unser, heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben, unseren Schuldigern und führe uns nicht. Philipp, du nimmst sofort das Gewehr von der Backe. Wie kannst du es dir einfallen lassen, auf deinen Bruder anzulegen, der Physik studiert hat? Die Regierung sagt Ruhe und Ordnung, daran halte ich mich. Und du gefälligst auch, aber du kannst nicht lesen und weißt wieder mal nicht, was die Regierung in den Zeitungen schreibt. Jawohl, Madame KB, Ruhe und Ordnung, Schluss mit der Schießerei. Weg mit der Kanone. Was ist Kanone? Das ist nicht wahr. Das ist die Kanone von diesen Unruhestiftern von der Nationalgarde, nicht? Philipp. Wenn du deine Befehle nicht ausführst, kommst du mir nicht wieder in meine Bäckerei. Na los! Das ist meine Kanone. Was? Ja, das stimmt. Madame KB hat dafür gesammelt. Sie haben allerdings keinen Sou dafür gegeben, Madame Polar. Die Kanone gehört Madame KB. Na, ihr könnt sie ja ebenso wenig wegnehmen wie ihren Kochtopf. Da finde sich einer heraus. Das ist Verrat! Für den Verrat! Du bist entlassen. Brutbäcker. Man kann doch nicht verlangen, dass du deinen eigenen Bruder niederschießt. Ich bin kein Bruder und kein Bäcker, meine Damen. Ich bin im Und ihr? Was werdet ihr machen, solange ihr Gewehre habt? Scheiße. Gegen die eigenen. Weg von der Kanone! Weg von der Kanone! Guten Tag. Tag. Tag. Das ist Madame Cabés Kanone. Nicht zu fassen. Es lebe Madame Cabé! Die alleinige Besitzerin der Kanone, der Rübiger. Was mit dem? Was können wir dafür, dass die uns keine Gäule schicken? Na, wir können nicht durch die Weiber die Dinge alleine schieben. Seht ihr, man muss nur ins Gespräch kommen. Nun lasst keinen mehr weg, behaltet sie hier. Drückt sie an die Brust oder die Brüste. Wie? Da sind sie unschädlich. Auf Papier! Wo kommst du her? Von General Lecomte, persönlich. Er hat Schießbefehl gegeben. Und zwei von uns in der Rue de Pitt niederschießen lassen. Daraufhin haben ihn seine eigenen Leute arretiert. Mich haben sie laufen lassen, so bin ich hier. Lecomte! Das ist er, der Hund, von dem Paris weiß, dass er den Aderlass vom Januar auf dem Gewissen hat. Wo ist er? Er ist ins Wachlokal gebracht worden. Wir müssen hin, und zwar sofort. Wenn er nicht in 5 Minuten in unserer Hand ist, werden Sie ihn kommen lassen. Beruhige dich, Papa! Ich soll mich beruhigen! Es geht auf Leben und Tod, und ich soll mich beruhigen! Das Zentralkomitee wird heute Abend noch zusammen. Wir werden nicht Gewalt mit Gewalt vergelten! Nein, wir werden uns abschlachten lassen, wie im Januar, Mademoiselle! Der General wird die Justiz übergeben, Kamerad! Wir sind die Justiz. Regelt die Straßen ab. Sie können jeden Augenblick wieder angreifen. Wird mir vielleicht jemand von der Kanone herunterhelfen? Nachmittags. Die kleine Familie und ihre Freunde beim Mittagessen an ihrer Kanone. Na, Philipp. Wie fühlen Sie sich in dem neuen Zeitalter? Tja, denn das haben wir jetzt. Mit der Gewalt geht es zu Ende. Die Kanonen haben wir Ihnen schon abgenommen. Ja, ihr Weiber habt sie jetzt. Neues Zeitalter. Du meine Güte. Die Bäckerin hat mich entlassen. Gott sei Dank. Jetzt bist du bei uns. Bei euch. Und dann wird alles geteilt. Jeder versauft seinen Teil. Dann wird wieder geteilt. Du bist wie ein schöner Priester. Ich bin nur ein Priester, dass ich ihn habe, weil ich sonst nicht hätte studieren können. Sagst du jetzt? Den hast du ganz anders. Ich bin Physiker. Hier wartet ihr. Und in der Rue de Rosier haben sie die Generale Lecomte und Thomas erschossen. Erschossen? Wer hat sie erschossen? Wer wird sie erschossen haben? Das Volk. Ohne Gerichtsanspruch. Natürlich nicht. Nach einem Gerichtsspruch des Volkes. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die Feinde des Volkes! Wir müssen los. Hört ihr zum Stadthaus. Komm, Rosa! Drei Küsse für Tier lebendig! Halt, halt, halt! Und die Kanone? Du wirst Tier erfahren. Was er mit der Kanone vorhatte. Zum Stadthaus. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt, wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken, in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Paris, 19. März 1871, Stadthaus. Treppenaufgang vor dem Sitzungssaal, in dem jetzt das Zentralkomitee der Nationalgarde arbeitet. Papa, Madame Cabet und Geneviève warten auf den Delegierten Pierre Langevin. Bürger vom Zentralkomitee, würden Sie dem Bürger Pierre Langevin drin sagen, wir müssen ihn sprechen, man lässt uns hier nicht hinein. Der Bürgergardist hat keinen Passierschein. Wir waren gestern hier im Stadthaus dabei, als man Thier verjagt hat. Ist jetzt die Schwägerin des Delegierten Langevin. Die hat auch keinen Passierschein. Bürgerdelegierter, warum lässt man die Leute nicht ein? Der Saal ist zu klein. Er ist nicht eingerichtet für die Herrschaft des Volkes. Und vergessen Sie nicht, dass der Feind lauscht. Es ist besser, dass das Volk lauschen kann. Rufen Sie Langevin wenigstens heraus. Das Wichtigste ist, dass man nach Versailles marschiert. Es wird nicht lange Weißbrot geben, Madame Capot. Und Sie werden es nicht in Frieden essen können. Wenn wir nicht nach Versailles marschieren, ausräuchern muss man dieses Nest. Aber das bedeutet den Bürgerkrieg! Und wenn Thiers bei Nacht und Nebel unsere Kanonen stehlen will, und wenn Sie Ihren Schwager verhaften, ist das nicht der Bürgerkrieg? Nein, man muss mal verstehen. Das Bürgertum verlässt das Stadthaus! Sie haben das Stadthaus militärisch besetzt. Sie weigern sich, es zu räumen. Wenn wir es verlassen, so aus Protest. Das Stadthaus ist seit 80 Jahren der Sitz der rechtmäßig gewählten Bürgermeister von Paris. Und seit einer Nacht der Arbeitsraum des Zentralkomitees der Nationalgarde. Sie wissen, was diese Antwort bedeutet. Dass man sagen wird, diese Leute wollen die Revolution. Was heißt wollen? Sie ist da. Blick um dich. Das ist die rote Fahne. Wenn Sie diese Fahne auf dem Stadthaus entfalten, wird man Ihre Wahllokale meiden wie Pestbuden. Paris wird spucken in Ihre Wahlurnen. Das Zentralkomitee ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Wir sind davon überzeugt, dass die Bevölkerung nicht nur Hände zu arbeiten, sondern auch Augen zu sehen hat. Sie wird allerhand zu sehen bekommen. Ich jedenfalls wünsche nicht, mit Mördern zusammen auf einer Wahlliste zu stehen. Das Zentralkomitee hat nicht gegen die Ermordung der Generäle Lecomte und Thomas protestiert. Das Zentralkomitee hat mit der Erschießung nichts zu tun. Wir protestieren gegen den Ausdruck Ermordung für die gerechte Hinrichtung von Verbrechern durch die Bevölkerung. Wir sehen jedenfalls, dass unter Ihnen selbst Uneinigkeit besteht. Wir lassen euch unsere aufrichtigsten Wünsche zurück. Möge euch eure Aufgabe glücken. Uns ist sie ein wenig zu groß. Schuster! Pierre! Pierre, Sie müssen sofort einen Antrag einbringen. Man muss Leute, die sich öffentlich vor diese verräterischen Generäle Lecomte und Thomas stellen, eliminieren. Erschießt sie wie Hunde sogleich alle auf der Stelle, sonst seid ihr verloren. Was hast du mit den Erschießungen zu tun? Ich? Nichts? Was meinen Sie damit? Ich sehe nur, das Komitee ist uneinig. Waren Sie nicht dabei, als man in der Rue de Rosée die Generäle erschossen hat? Jedermann war dabei, der dabei war. Tja, Papa ist eigentlich gekommen, um dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Beim 101. wird darüber geredet, dass die Tore nicht gesperrt worden sind. Sie haben ihre Polizei, ihre Bagage, ihre Artillerie nach Versailles dirigiert, die ganze Nacht durch. Und dort sitzt Thiers. Wir sollen euch sagen, dass wir nach Versailles marschieren, sobald ihr das Zeichen gibt, Blanchon. Das bedeutet den Bürgerkrieg! 20.000 Mann warten vor dem Stadthaus, das Brot auf die Bajonette gespießt. Sie haben 50 Kanonen um das Stadthaus aufgefahren. Ihr braucht nur durch das Fenster hinauszurufen nach Versailles und alles ist erledigt für immer. Vielleicht. Aber haben wir das Recht dazu? Das Recht? Ihr habt die Macht. 215 Bataillonen stehen hinter euch. Wir brauchen das Einverständnis der ganzen Bevölkerung. Es müssen Wahlen sein. Gut wählt. Oder wählt auch nicht, auch gut. Aber vernichtet den Feind, solange es Zeit ist. Jetzt! Hörst du, Papa? Das Zentralkomitee beschließt. Noch in dieser Woche werden Wahlen sein. Für eine Kommune von Paris. Die Kommune ist schwer genug auf die Beine zu kriegen. Haben wir sie? Sind die Thiers und Konsorten. Ein Häuflein Bankrotteure. Ganz Frankreich lacht über sie. Das ist einer der größten Tage in der Geschichte Frankreichs. Bürger Langevin. Und sei es nur den Kindern zu sagen, es wird eine neue Zeit sein und es wird kein Blutbad gewesen sein. Für diese Kommune möchte ich arbeiten. Kommunardin Delco. Niemand von den Arbeiterbataillonen will den Bürgerkrieg. Wie auch. Er ist Maurer. Ich habe nur gemeint, man muss nach Versailles marschieren. Versailles stirbt in Frieden. Es gibt etwas, das sie noch mehr fürchten als unsere Kanonen. Unseren Stimmzettel. Aber ich verstehe dich, Papa. Es ist gut, dass ihr uns im Nacken sitzt. Gibt uns nur keine Ruhe. Ihr seid immer weiter als wir. Wenn Sie uns helfen wollen, die Kommune auf die Beine zu stellen, dann gleich. Seien wir zufrieden. Schließlich müssen die es ja wissen. Paris, 19. März 1871, Bahnhof. Überall Plakate, die zur Wahl der Kommune aufrufen. Die bürgerlichen Zeitungen hetzen gegen die Wahl. Angehörige der Pariser Bourgeoisie, Beamte, Geistliche, Nonnen, Offiziere flüchten nach Versailles, ohne von der Nationalgarde daran gehindert zu werden. Jean Cabet sucht vergeblich, Philippe von der Flucht zurückzuhalten. Als er den Abtransport von Staatsgeldern durch die Gendarmerie verhindern will, wird er zusammengeschlagen. Philipp, dass diese Herrschaften flüchten, verstehe ich, Philipp. Aber du, was willst du in Versailles? Ich muss, deine Mutter ist daran schuld. Wie konnte sie François' Mikroskop ins Leihhaus bringen, während er kämpfte? Jetzt muss ich sehen, wie ich zu Geld komme. François braucht sein Mikroskop. Wie oft soll ich dir noch sagen, sie geben die verpfändeten Gegenstände unentgeltlich zurück und das weißt du? Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, letzte Nacht sind 20.000 geflüchtet. Wer flüchtet denn? Sieh sie dir doch an, Philipp. So einfach ist das nicht. Das sind alles bessere Leute, gebildet. Die wissen schon warum. Ihr wollt alles wegnehmen. Aber du hast doch gar nichts. Darum gehe ich weg. Die Bäckerei steht leer. Die Bäckersfrau ist längst nach Versailles. Philipp, du hast einen Kopf wie eine Backstube. Alles durcheinander. Halt mich nicht auf. In einer Backstube ist nicht alles durcheinander. Philipp, hat die Bäckerin das Brot gebacken oder du? Die Bäckerei steht leer. Gut, du übernimmst sie. Ja gut, du übernimmst sie. Und woher nehmt ihr das Geld? Geld ist dort, wo diese Leute sind. Sie nehmen doch alles mit. Hast du denn keine Augen im Kopf? Philipp! Philipp! Du kannst uns doch nicht einfach ins Licht lassen! Ja, Philipp! Und Nationalgarde! Man muss den Bahnhof absperren! Hey, hier! Hier wird nichts weggeschafft! Das ist Volkseigentum! Wache! Wache! Das hier, das hier! Einen Augenblick! Was macht er mit ihm? Er wurde gefasst, als er versuchte, diesen Transport von Staatsgeldern zu überfallen. Ein Saboteur, Herr Schatz. Sie schleppen die Kassen fort eskortiert von der Gendarmerie. Man muss sie aufhalten. Den ganzen Zug muss man aufhalten. Man muss einfach den Dampf ablassen. Ich bin Lokomotivheizer, ich verstehe mich drauf. Und ihr verhaftet die ganze Gesellschaft. Immer ruhig, Blutkamerad. Es liegt kein Befehl von den Zügen aufzuhalten. Loslassen! Sergeant, Sie haben selber gesagt, dass die Exekutive keine Befehle erlassen hat. Es herrscht kein Bürgerkrieg, wie wir gehört haben. Wenn dem aber so ist, so hat dieser Mann sich eines Verbrechens schuldig gemacht und muss dingfest gemacht werden. So, und wo soll ich hingeschafft werden? Sagt mir das! Aber wir wollen ihn in den Zug verschleppen! Nach Versailles! Sofort loslassen! Verstärkung! Und Sie lassen ihr einfach laufen. Seht ihr diese Plakate? Ich will euch etwas sagen. Ich habe die Kommune längst gewählt, aber nicht eure. Sie wird untergehen. Paris, 26. März 1871. Montmartre vor einem kleinen Café. Am Abend feiern die Pariser den Wahlsieg der Kommune. Von überall her Stimmen und Musik. Das große Aufatmen der Stadt. François und Geneviève bereiten mit Madame Cabet, ihrem Sohn Jean, Babette und dem deutschen Kürassier, der sich entschieden hat, in Paris der Arbeiter zu bleiben, das Fest vor. Stühle werden aus dem Café auf den kleinen Platz getragen, Lampions aufgehängt. Geneviève bringt Weinflaschen und Gläser, Victor, ein kleiner Junge, hilft ihr dabei. Papas Trinkspruch auf die rote Fahne der Kommune. Das ist die Kommune, das ist die Wissenschaft, das neue Jahrtausend. Paris hat sich dafür entschieden. Der Patron hat sich dagegen entschieden, so ist der Kellner Patron geworden. Macht es euch bequem in seinem Café. Selbst die jungen geistlichen Herren begrüßen also den Anbruch der Morgenröte. Die Lehrerinnen schenken den Wein aus, der den schwarzen Markt nicht mehr erreichte. Denn es ist die Bergpredigt, die endlich ihre Niederschrift gefunden hat in Gesetzesparagraphen, welche beginnen mit in Erwägung und endigen mit Taten. Lass dich umarmen, Kürassier, neuer Bruder, du Deserteur. Aus den Räuberheeren des anachronistischen Bismarck. Und man hat die Mieten erlassen, alle bis April fällige Mieten. In Erwägung, dass der unbillige Krieg, der das Vaterland heimgesucht hat, ein Werk der Minderheit war und dass es nicht recht ist, die ganze Bürde auf eine Mehrheit abzuwälzen, welche eine Mehrheit der Elenden ist. Ich habe das auswendig gelernt wie den Lavoisier. Du weißt genau, Onkel Pierre mag sowas nicht. Ob er mag oder nicht, wir haben ihn gewählt. Also wird er gefeiert, Jean. Es ist dein Onkel. Du solltest stolz sein. Und die Pfandleihen geben kostenlos die Pfänder den Armen zurück, in Erwägung, dass das Leben wert sein muss, gelebt zu werden. Mein Mikroskop. Victor, iss was, bevor du den Wein kostest. Sein Vater ist beim 93er gefallen bei der Verteidigung der Kanonen. Mikroskop. Sie müssen gleich hier sein! Du siehst deine Diebin vor dir. Ich hab's auf die Pfandleihe gebracht. Ich weiß, es war ein wenig taktlos. Das war, weil ich dir die Miete abverlangt hab. Aber es war alles so toll. Mein Mikroskop, Victor! Sie müssen gleich hier sein! Jean, Babette! Brote! Ich glaube, für Sie hat Papa heute eine ganz besondere Überraschung. Ja, Mama. Kommt herunter. Sie sind gleich hier. Babette soll die Fahne bereithalten. Madame, Mademoiselle, Monsieur. Ich bringe Ihnen Pierre Blanchet, Mitglied der neuen Regierung der Kommune von Paris und Mitglied der berühmten Familie Capet aus der Rue Bigard. Das doch! Ich muss sie von der Arbeit wegschleppen. Sie schuften wie die Lohnsklaven im Stadthaus. Sie haben 6000 Kranke zurückgelassen. Für die Beleuchtung der Straßen ist niemand da. Das bedeutet Arbeit. Hier ist der Platz für die Regierung. Der Wein ist vom Patron, der Patron ist in Versailles. Bedienen Sie sich, Monsieur. Ah, ein Glas auf die Schönheit. Geliebt und gefürchtet. Die Verfolgten, die Freundlichen, die Furchtbaren, die mit dem Sturm zusammen auftritt. So. Nehmt von den Broten. Es sind mehr da. Der Bäcker hat sie uns auf die Gasse gebracht, als wir das Tuch vorübertrugen. Ja, als wir das Tuch mit der bestimmten Farbe vorübertrugen, hat uns der Bäcker die Brote aufgedrängt. Einen Augenblick, Madame Cabé. Ich werde euch jetzt ein altes Lied versingen. Es handelt davon, warum einem die Bäcker die Brote geradezu aufdrängen. Na? Und? Margot ging auf den Markt heut früh, da schlugen die Trommeln so laut. Sie kaufte Fleisch und Sellerie und fand den Fleischer ergraut. An Haar und Haut ergraut. Das Fleisch macht 20 Franc. Hä? Gut, Madame, 5 Franc. Aha. Margot ging heut zur Hauswirtin, da rollte der Zapfen streich. Darf ich fragen, was ich schuldig bin? Da wurde die Wirtin bleich. So bleich wie eine Leich. Die Miete macht 20 Franc. Hm? Gut, Madame. 10 Franc. Aha, aha. So, aber zum Essen sollten wir uns setzen. Meine Damen, meine Herren, kommen Sie alle! Auf der Place Vendôme spricht Monsieur Courbet, der bekannte Maler, über die Notwendigkeit, die Vendôme-Säule Napoleons umzustürzen. Gegossen aus dem Erz von 1200 eroberten europäischen ein Kanonen. Ein Moment des Krieges, der Bejahung des Militarismus und der Barbarei! Vielen Dank, wir billigen das Projekt. Was ist? Wollen wir hingehen? Ich sitze gut hier. Vielen Dank, wir bleiben noch ein wenig sitzen. Gut, wie ihr wollt. Die Kommune hat euch eingeladen und ihr seid nicht gekommen. Das ist die Freiheit! Was mit dem? Warum zieht er die Uniform aus heute? Er sagt, er hat keine Zeit mehr für die Nationalgarde. Ihr seid viel zu lange oben. Ich bin sehr unzufrieden. Mutter, du machst Genevieve erröten. Ich hab euch gesagt, man muss sich nach den Verhältnissen richten. Aber es sind die Besten, Madame. Die Allerbesten. Das ist es auch, warum Monsieur Fritz beschlossen hat, bei uns zu bleiben. Keine Klassenunterschiede mehr unter den Bürgern, keine Schranken mehr zwischen den Völkern. Ich war dagegen, als sie heraufgingen, die Fahne rauszuhängen. Er ist radikal, der da. Man muss abgeben. Jeder entscheidet sich für ein Leben nach eigenem Geschmack. Ganz Paris hat sich für ein Leben nach eigenem Geschmack entschieden. Denn wozu lebt man? Der Curé von Saint-Élise hat meiner Schwester zufolge die Frage beantwortet, für die Vervollkommnung seiner selbst. Nun gut. Was brauchte er dazu? Er brauchte dazu Wachteln zum Frühstück. Mein Sohn, man lebt für das Extra. Es muss her. Und wenn man Kanonen dazu benötigt, denn wozu leistet man etwas? Dafür, dass man sich etwas leistet. Auf dein Wohl, Victor. Und jetzt, Père Joseph! Ach ja, Bitte, Monsieur Goon. Papa. Monsieur Goon. Na. Der Joseph hat kein Dach überm Kopf, überm Hintern, sein Weib hat kein Hemd. Doch kocht sie für ihn, was im Topfe, am Rhein, im gestohlenen Topfe, hat Herr Joseph sich vorm Mahle gekämmt. Mutter macht was extra Exquisites, für einen armen Hund ist nichts zu schad. Mutter, lass dir Zeit, spar nicht mit Geschicklichkeit. Mach was extra, halt den Schnittlauch für den Salat. Mach was extra, halt den Schnittlauch für den Salat. Herr Joseph in der Salpetriere, für den Pfaffen hat er keine Zeit. Und als ob es von seinem Gelde wäre, bestellt er sich seine Henkersmahlzeit. Wärter, mach was extra Exquisites, für einen armen Hund ist nichts zu schad. Kinder, lasst euch Zeit, spart nicht mit Geschicklichkeit und vergesst mir nicht den Schnittlauch für den Salat. Und vergesst mir nicht den Schnittlauch für den Salat. Du bist zufriedengestellt. Was ist das, was diese Stadt gewollt hat? Für das sie gebaut worden ist, was sie vergessen hat unter den Peitschenheben, an was sie erinnert wurde durch uns. Alles geht gut. Was? Alles geht gut, Pierre. Teilweise. In der Liebe. Warum die Teilweise, Monsieur Langevin? Nur sie führt zur Vollständigen. Und die Vollständige, die Sofortige, ist das eine Illusion? In der Politik. François, du kannst tanzen. Als was tanzt du? Als Physiker oder als Priester? Ich werde keiner sein. Eine neue Zeit bricht an, Fräulein Babette. Ich werde meine Physik auf Kosten von Paris studieren. Es lebe die Teilung! Wir haben alles! Heilen wir! Hä? Na und? Heilen wir! Ich werde dich lehren, mit Schamenbacke an Backe zu tanzen. Eine Kommandantin eifersüchtig! Ist das Holz? Wie? Na, sie hält fest, was sie hat? Ich war froh, dass kein Bajonett der Hunde hat. Philipp! Da bin ich wieder. Ich war neugierig, ob ich euch lebendig vorfinden würde. Nach den Zeitungen in Versailles seid ihr alle verhaftet und ermordet. Wer nicht vor dem Einschlafen "Es lebe die Kommune" sagt, wird von der eigenen Ehefrau angezeigt und in den Latrinen der Kommunaden so lange gefoltert, bis ihr alles gesteht. Das weiß man. Es ist die Schreckensherrschaft der Kommune. Das ist die erste Nacht der Geschichte, Freunde, in der dieses Paris keinen Mord, keinen frechen Betrug, keinen Raub und keine Schändung haben wird. Zum ersten Mal sind seine Straßen sicher. Es braucht keine Polizei. Denn die Bankiers, die kleinen Diebe, die Steuereintreiber, die Minister, die Kokotten und die Geistlichkeit sind nach Versailles ausgewandert. Die Stadt ist bewohnbar. Er ist wie verwandelt heute. Ihr Wohlpapa. Und warum bist du zurückgekommen? Ich mache nicht noch einmal den Muschkoten. Zuerst hieß es, jeder kann sein Geld verdienen in Versailles. Jetzt stecken sie alles, was gehen und stehen kann, in ihre Armee. Mich nicht mehr. Nein! Bravo, Philipp! Aber richtig, Philipp. Du hast ihn in den Rücken gekehrt. Wie bist du durch unsere Linien gekommen? Es hat mich niemand aufgehalten. Das ist der Leichtsinn der Kommune. Kehr sitzt in Versailles, sammelt Truppen. Wir feiern. Kannibalen vor den Toren. Vor offenen Toren. Wir tun so, als gäbe es sie nicht. Wir müssen auf Versailles marschieren. Wir müssen angreifen, schnell. Austilgen müssen wir sie in ihrem Nest. Wir müssen auf Versailles marschieren. Das ist eine viel zu hohe Meinung von diesen halbtoten Greisen. Aber diese Greise sammeln Truppen. Truppen, ich spucke darauf. Wir werden uns mit ihnen verständigen. Wie am 18. März über die Kanonen hinweg. Es sind Bauern! Was verstehen die von der Kommune? Was sie in ihren Zeitungen schmieren. Philipp hat's doch erzählt. Die Schreckensherrschaft der Kommune, Tyrannen im Stadthaus, befreit Paris. Onkel Pierre. Die Kommune muss nur ein Zeichen geben und die 215 Bataillone marschieren auf Versailles. Heute noch! Und ich bin einer der Ersten, der dabei ist. Paris hat die Kommune. Thiers und Konsorten sind ein Haufen Bankrotteure und ganz Frankreich lacht über sie. Gib die Zeitung. Räum den Tisch ab. Ich bin Bismarck. Du bist hier, du brauchst deine Brille. Komm, François, wir wollen Langevin zeigen, was diese Halbtotenkreise sagen, während wir hier in Paris unsere kleinen Feste feiern. Mein lieber Thier, was wollen denn Ihre Leute? Wie heißt es doch gleich, was die Steuern zahlt? Richtig, das Volk. Was will es? Mich? Aha! Das ist ja vorzüglich! Sie parieren ja! Sie liefern ja alles aus! Wie heißt es doch gleich, wo wir sind im Augenblick? Richtig, Frankreich! Ja. Scherz beiseite! Herr von Bismarck, ich fühle mich ein wenig unsicher. Kurz, ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht verhaftet werde. Das stimmt. Wissen Sie was? Ich stütze Sie. Ich doch. Ich habe 5000 Kanonen. Sechstausend. Genau. Herr Bismarck, dann habe ich nur einen Wunsch, Herr Bismarck. Würden Sie mir das gestatten, darf ich Ihnen die Stiefel küssen? Wie das schmeckt! Verfressen Sie nicht auf! Und versprichst du mir, Otto, dass du damit mit diesen Stiefeln Otto. Sie niedertrampeln wirst, Otto? Ach, die Kommune! Was soll ich denn jetzt sagen? Halt die Ohren zu. Sprich dieses Wort nicht aus! Otto, sprich es nicht aus! Weißt du, das ist bei mir wie bei dir, dieser Bebel und dieser Liebknecht. Um Himmels Willen, sprich die Namen nicht aus, da erschrecke ich ja. Aber was erschrickst du denn so, Otto? Wie kannst du mir denn da helfen, Otto? Wenn du so erschrickst, Otto, da erschrecke ich ja. Das war sehr gut, François, nicht wahr? Das ist die Nacht, wo sie ihren Wein trinkt, den sie niemandem schuldet. Und am Morgen wird sich Paris erheben wie eine alte Arbeiterin, die nach ihrem Werkzeug greift, das sie liebt. Bebel, Liebknecht. Die Kommune. Die Kommune. Bebel, Liebknecht. Das Studium, die Physik. Die Kinder. Paris, 28. März 1871, Stadthaus. Feierliche Proklamation der Kommune unter Anteilnahme der Bevölkerung, die sich draußen versammelt hat. Nationalgardisten bringen Tafeln herein, auf denen die Grundsätze der Kommune geschrieben stehen. Erstens, das Recht zu leben. Zweitens, Freiheit des Einzelnen. Drittens, Gewissensfreiheit. Viertens, Versammlungs- und Assoziationsrecht. Fünftens, Freiheit des Wortes, der Presse und geistiger Kundgebungen jeglicher Art. Sechstens, freies Wahlrecht. Ranvier, Delcluse und Varlin sprechen. Bellet eröffnet die erste Arbeitssitzung der Kommune von Paris. Die großen öffentlichen Denkprozesse, Erfindungen, beantworten direkt Notstände. Das Gehirn der Bevölkerung arbeitet in vollem Licht. Das Zentralkomitee der Nationalgarde hat den Gewählten die Macht übergeben. Paris hat die Waffen erhoben und seine Unterdrücker verjagt. Nun wird sich die Kriegerin, die Gefürchtete, wieder in die Arbeiterin verwandeln. Nicht wenige Gefürchtete von ihrer Die Kommune ist proklamiert. Es lebe das Volk von Paris! Es lebe das Volk von Paris! Die Kommune von Paris! Die unsere künftige Arbeit bestimmen werden. Sie werden sie immer vor Augen haben. Die Republik der großen Revolution des Jahres 1792 war ein Soldat. Die Republik der Kommune wird ein Arbeiter sein, der vor allem der Freiheit bedarf, um aus dem Frieden etwas zu machen. Eine Republik, Kommandanten! Die den Arbeitern ihr Arbeitswerkzeug zurückgeben. Wie die von 1792 den Bauern den Boden gaben und damit durch die soziale Gleichheit die politische Freiheit verwirklichte. Die große soziale Maßregel der Kommune ist ihr eigenes arbeitendes Dasein. Und Gesetze von uns beschlossen werden von uns sofort verwirklicht. Wir werden sie ausführen, wie ein Arbeiter seine Arbeit. Ich eröffne die erste Arbeitssitzung der Kommune von Paris. Paris, 28. März 1871, abends, Ministerium des Innern, Regen. Pierre Langevin und die Lehrerin Geneviève Géricault, die jetzt Delegierte der Kommune für das Unterrichtswesen ist, finden im Ministerium alle Türen verschlossen, alle Beamten geflüchtet. Babette und Philippe kommen, um einige Forderungen der Bevölkerung vorzutragen. Ach, hier seid ihr. Wir suchen euch schon in 3 Stockwerken. Ich sehe man überhaupt nicht mehr. Aber offiziell steht, dass du zur Ministerin gemacht worden bist oder zu etwas Ähnlichem. Aber du musst sofort etwas machen für die Bäckergesellen. Aber ich bin für das Unterrichtswesen delegiert. Übrigens, hier ist ein Brot. Das ist Bestechung. Schmeckt es? Von uns dürft ihr euch bestechen lassen, nur nicht von den Meistern. Die Meister sperren ihre Betriebe zu, wann sie wollen, und die Gesellen sind machtlos. Wenn nicht bald was geschieht, werden sie die Scheiben einschlagen. Die Kommune muss ein Dekret erlassen, glaube ich, mit dem sie die willkürliche Schließung der Betriebe verbietet. Dekrete? Die Meister erkennen das niemals an. Seht euch doch den Betrieb von Monsieur Besson an. Das ist der Militärschneider, wo Madame Cabé und ich jetzt arbeiten. Der bezahlt nur noch 1 Franc pro Hose, festgesetzt sind 2. Aber er sagt, die Nationalgarde bestellt bei den Unternehmern mit den niedrigsten Preisen. Wie ist das denn damit? Was sehen Sie mich so an, Pierre? Ich studiere, wie Sie mit der Bevölkerung auskommen, Bürgerinnen, Delegierte. Wir haben kein Geld, wir sparen mit den Mitteln der Bevölkerung. Aber wir sind die Bevölkerung. Lerne, Lehrerin. Wenn die Kommune weniger zahlt als das Kaiserreich, dann brauchen wir sie nicht. Und Jean hat gekämpft, um gerade diese Ausbeutung nicht mehr ertragen zu müssen, sagt er. An seiner Hose bescheißt er seine eigene Mutter und seine Freundin. Ihr müsst sofort... Wir, was ist mit euch? Gut, wir müssen... Das ist besser. Also, was müssen wir? Wenn Sie zusperren und den festgelegten Lohn nicht zahlen wollen, müssen wir Ihre Betriebe konfiszieren und selber weiterführen. Überhaupt müssen wir in den Fabriken die kollektive Arbeit organisieren. Aber woher soll man das wissen? Ja, ich versuche Schulen zu organisieren, in denen die Kinder es lernen. Da muss man anfangen. Aber wie soll man anfangen, wenn sie Türen und Schränke verschlossen haben? Zumindest die kann man aufbrechen, denke ich. Ein Bäcker. Und doch ist er bereit, Schlosserarbeit zu machen. Kinder, ich sehe Lichter für die Kommune. Das nächste wird sein, dass er daneben vielleicht auch noch das Regieren lernt. Erwartet nicht mehr von der Kommune als von euch selber. Paris, 2. April 1871. Vormittags, Büro des Gouverneurs der Bank von Frankreich. Regen. Während der Gouverneur mit dem Prokurateur des Erzbischofs von Paris über weitere Geldtransporte nach Versailles berät, wird der Delegierte der Kommune Bellet gemeldet. Der Gouverneur geleitet den bestürzten Geistlichen zu einer Geheimtür. Der Delegierte der Kommune Bellet verlangt, den Gouverneur der Bank von Frankreich zu sprechen. Nun, Monseigneur, bekommt Frankreich Schicksalsstunde. Aber wie komme ich hier hinaus? Verlieren Sie doch nicht die Nerven! Hier liegen 2 Milliarden und 180 Millionen, das ist der Lebensnerv. Ist er durchschnitten? Haben diese Leute gesiegt, was immer sonst geschieht? Ich erwarte meine Verhaftung. Bürger, die Zahlmeister der Nationalgardenbataillone stehen im Finanzministerium vor versiegelten Kassen. Aber der Sold muss ausgezahlt werden. Wenn nicht bis morgen früh 10 Millionen zur Verfügung sind, haften Sie dafür. Die Leute haben Frauen und Kinder. Monsieur Bellet, nach den Statuten Ihres Zentralkomitees haben die Angestellten der Bank von Frankreich ein Bataillon der Nationalgarde gebildet. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, dass auch Sie seit mehr als 2 Wochen keinen Zug Ihres Soldes ausbezahlt bekommen haben. Und die Kommune hat ein Dekret erlassen, nachdem die besonderen Bataillone aufgelöst und mit den anderen verschmolzen werden müssen. Ich wusste, dass Sie das sagen würden, Monsieur Bellet. Darf ich Ihnen ein Dekret aus dem Archiv der Bank zeigen, erlassen von einer anderen, älteren revolutionären Körperschaft? Dem Konvent der Französischen Revolution, gezeichnet von dem Bürger Danton, nachdem den Angestellten der großen Verwaltungen ihre Büroräume als Kampfposten zugewiesen. Mein Herr, ich bin nicht gekommen, über Dekrete zu debattieren, sondern ein von der rechtmäßig gewählten Kommune beschlossenes Gesetz zu verwirklichen. Monsieur Bellet, denken Sie nicht, dass ich die Rechte der Kommune auch nur für einen Augenblick in Zweifel ziehe. Die Bank von Frankreich betreibt keine Politik. Ah, jetzt kommen wir weiter. Was ich inbrünstig hoffe, ist, dass auch Sie von der Kommune die Rechte der Bank von Frankreich, welche über den Parteien steht, anerkennen. Herr Marquis, Sie haben es nicht mit Straßenräubern, sondern mit Ehrenmännern zu tun. Das wusste ich in dem Augenblick, wo Sie hier eintraten, in Monsieur Bellet. Helfen Sie mir, die Bank zu retten. Es ist das Vermögen Ihres Landes. Es ist das Vermögen Frankreichs. Herr Marquis, sehen Sie uns nicht falsch. Wir arbeiten wie Kulis. 18 Stunden täglich. Wir schlafen in den Kleidern auf den Stühlen. Für 15 Franc täglich verrichtet jeder von uns 3 bis 4 Funktionen, deren Verrichtung bisher die Bevölkerung das 30-fache gekostet hat. Es hat sicherlich niemals eine billigere Regierung gegeben. Aber jetzt brauchen wir 10 Millionen. Monsieur Bellet! Bürger, wir haben weder die Tabaksteuer noch die Lebensmittelsteuer kassiert. Aber wir müssen Sold und Löhne auszahlen. Wir können uns nicht mehr halten ohne das. Wenn wir nicht bis morgen früh 10 Millionen haben... Millionen! Ich wäre nicht berechtigt, Ihnen eine zu geben. Sie reden über Korruption in Ihren Sitzungen. Sie beschuldigen Monsieur Thier, dass er die Bestimmung verletzt, Geld zu bekommen. Und jetzt kommen Sie. Sie. Und verlangen von mir Geld. Ohne dass auch nur eine Finanzverwaltung existiert. Schaffen Sie mir eine Finanzverwaltung. Ich werde Sie nicht fragen, wie. Aber zeigen Sie mir ein Papier, das ich anerkennen kann. Aber das sind zwei Wochen. Sie vergessen vielleicht, dass wir die Macht haben. Aber nicht, dass ich im Recht bin. Wie viele Gelder haben Sie hier liegen? Und Sie wissen, dass es meine berufliche Pflicht ist, das Bankgeheimnis zu wahren. Wollen gerade Sie Errungenschaften wie das Bankgeheimnis, das Anwaltsgeheimnis, das Arztgeheimnis antasten? Monsieur, darf ich Sie daran erinnern, dass auch Sie es mit einem Ehrenmann zu tun haben? Bürger, wenn bis morgen früh der Sold nicht ausgezahlt wird, wird die Bank geplündert. Ich mag sagen, was ich will. Bürger Billy, Sie sind durch die Höfe der Bank gegangen und Sie haben sie bewaffnet gesehen, 60-Jährige darunter. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie kämpfen werden, wenn man die Bank angreift, die Ihnen anvertraut ist. Dieser Kampf wird 2 Minuten dauern. Vielleicht nur eine! Aber welche eine Minute in der Geschichte Frankreichs! Auf welcher Seite wir auch immer zu stehen scheinen, arbeiten wir zusammen. Lassen Sie uns gemeinsam nachdenken, wie wir die Bedürfnisse dieser großen und geliebten Stadt befriedigen können, ohne die unendlich vielfältigen, aber ach so nötigen Vorschriften dieses alten Instituts freventlich zu verletzen. Herr Marquis, ich bin nicht gekommen, Blut zu vergießen, sondern die Mittel sicherzustellen, mit denen der Sold an die Nationalgarde gezahlt werden und die Wiedereröffnung der Fabriken und Werkstätten von Paris durch die rechtmäßig gewählte Kommune finanziert werden kann. Ich stehe voll und ganz zur Verfügung. Auch ich stehe für friedliche Verhandlungen zur Verfügung. Wir erwarten Ihre Vorschläge. Sagen Sie dem Herrn Erzbischof, die 10 Millionen Franken werden auf dem gewohnten Weg nach Versailles gehen. Paris, 2. April 1871. Nachmittags, Stadthaus. Sitzung der Kommune. Bellet steht, einem heftigen Ansturm standhaltend. Die Delegierten verurteilen sein die Existenz der Kommune gefährdendes Verhalten. Jedoch spricht sich die Mehrheit gegen Gewaltanwendung aus, gegen die Verhaftung des Gouverneurs, gegen Besetzung der Bank und gegen den Marsch auf Versailles, den Rigaud in einer großen Rede fordert. In dieser Entscheidung trifft die Nachricht vom Angriff der Versailler. Die Konterrevolution hat den Bürgerkrieg bedenkenlos eröffnet. Das ist Verrat! Schlimmer, Dummheit! Sie rühmen sich, das Bankgeheimnis respektiert zu haben. Aber in den Spitälern wurden 6.000 Kranke zurückgelassen. Sie brauchen unsere Hilfe! Die Schulden der ganzen Stadt! Können Sie die Kriegsschein beseitigen oder Geld? Wir verfahren über das Paris der Dunkelheit. Denken Sie an die Reorganisation der Hallen und Märkte. Sollen unsere Kommunarden hungern, weil wir dem Herrn Gouverneur der Bank von Frankreich zuhören, wenn er von unerlässlichen Formalitäten spricht? Bürger, wenn ihr unzufrieden seid in meiner Arbeit, ziehe ich mich nur zu gerne zurück. Aber vergesst nicht, dass das Vermögen Frankreichs, das unsere ist und verwaltet werden muss, von einem sparsamen Haushalt. Sind das Sie oder ist das der Gouverneur? Ich schreibe mir diesen vielleicht etwas pedantischen, aber ehrenwerten Mann auf unsere Seite gebracht zu haben, indem ich ihn bei seiner fachmännischen Ehre anpackte und an seine Fähigkeiten appellierte, einen legalen Ausweg zu finden. Wir wollen keinen Appell an ihn, wir wollen Geld. Wozu brauchen wir einen legalen Ausweg? Damit das Volk sein eigenes Geld bekommt? Wollen Sie den Bankrott? Sie haben keine Ahnung von Finanzpolitik. Vergewaltigen Sie die Statuten der Bank. Und 40 Millionen Bankbillets sind wertlos. Die Währung begründet sich auf Vertrauen. Wessen? Der Bankier? Sie haben den Staat in Besitz genommen. Wir müssen mit diesem Besitz haushalten. Für wen? Dieser Fall zeigt, dass es nicht genügt, den Staatsapparat in Besitz zu nehmen, Er ist nicht gebaut für unsere Zwecke, also müssen wir ihn zerschlagen. Das muss mit Gewalt geschehen. Ich verlange die Verhaftung des Gouverneurs der Bank von Frankreich. Keine Verhaftung! Beginnen wir die neue Ära nicht mit dem Terror. Überlassen wir derlei der Alten. Sie unterbrechen nur unsere friedliche Arbeit. Bürger Berlin, wir sprechen weiter. Nicht wir unterbrechen die friedliche Arbeit, sondern der Feind. Der Gouverneur der Bank von Frankreich verweigert dem Volk das Geld, das es mit seinen Händen erworben hat und das es für seine friedliche Arbeit braucht. Wie sollen wir die Fabriken und Werkstätten in Gang bringen ohne Geld? Vergesst hier nicht, dass 200.000 Menschen und ihre Familien nur vom Sold leben. Den Männern der Nationalgarde ersetzt das Gewehr, die Maurerkelle und den Spanner. Es muss sie ernähren. Wir vergessen es nicht. Wir sagen aber keine Verhaftungen, entschiedene Verhandlungen. Sollen unsere Kommunarten hungern, weil wir nicht aufhören können, dem Herrn Gouverneur zuzuhören, wenn er von der Bank als von einem altehrwürdigen Heiligtum spricht. Schluss mit Verhandlungen, schicken wir Bataillone. Jawohl! Wollen Sie die Bataillone, dass es über die Kommen heißen wird? Sie wollte das Blut verhindern. Wollen Sie, dass sie über die Kommen heißen wird? Sie ging zugrunde, weil sie die Bank von Frankreich stehen ließ. Ich stelle den Antrag, den Gegenstand in geheimer Sitzung zu behandeln. Beantrage, den Antrag abzulegen. Erheben wir doch nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit, wie dies alle die alten Regierungen tun, ohne Ausnahme. Veröffentlichen wir alle Reden und Handlungen, weihen wir das Publikum ein in unsere ja Unvollkommenheiten, denn wir haben nichts zu fürchten außer uns selber. Ich komme also auf die Frage des Soldes zurück und ergänze sie durch eine andere. Ich verlange, dass ausschließlich die Frage des Soldes geklärt wird. Anstatt die Nationalgarde auskömmlich zu besolden und das Geld dafür zu holen, wo es ist, nämlich in der Bank von Frankreich, knausert man auch noch mit dem Stücklohn der Frauen in den Artilleriewerkstätten und, wie ich mich selber überzeugen konnte, in den Militärschneidereien. Wo? Bei Bisson! Zum Beispiel. Ich beantrage, dass sämtliche Kontrakte mit Unternehmern, welche die Löhne niederkonkurrieren, widerrufen und Kontrakte nur noch mit Werkstätten getätigt werden, die in den Händen des Volkes... Genau das! Von zwei Dingen eines zu einer Zeit. Ich bin für den Antrag Langevin, aber ich bin auch für die sofortige Besetzung der Bank, aus den gleichen Gründen. Das eine geschieht für das andere. Es muss die Frage des Soldes geklärt werden, sie ist von militärischer Wichtigkeit. Jetzt sind es schon drei Fragen. Das geht über unsere Kräfte. Es werden morgen 10 Fragen sein, übermorgen 100. Und wir werden nicht die Kraft haben, sie zu lösen, solange wir eine Frage nicht stellen. Wir oder Versailles? Das ist die offene Gewalt. Was sollen denn die Provinzen Frankreichs sagen, die ihre Hoffnung in unser friedliches Beispiel setzen? Sie vergessen, das Volk hat sie gewählt, damit sie seine Interessen vertreten. Das heißt Frieden und Arbeit. Man verhandelt über die Bedürfnisse des Volkes. Warum lernt man nicht von seinem Beispiel? Es wünscht sofort überall einzugreifen. Vertrauen wir uns doch jener Kraft an. Manchen hier immer noch so geheimnisvoll und, ja, verdächtig. Bürger, welche die Bastille einnimmt, die Revolution in Paris dekretiert, ihre ersten Schritte beschützt, auf dem Marsfeld blutet, die Tuilerien erobert, die Gironde vertilgt, Pfaffen und Kulte wegfegt, von Robespierre zurückgedrängt wird, sich im Prairial 1793 wieder erhebt, gegen die ausländische Koalition kämpft, von seinen eigenen Generälen verraten wird, von Dumouriez bis Bonaparte, jahrelang verschwindet, um beim Kanonendonner der Alliierten wieder aufzutauchen, aufs Neue in der Nacht versinkt, im Jahre 1830 aufsteht und, alsbald zusammengepresst, die ersten Jahre der Herrschaft des Kapitals mit ihren Zuckungen erfüllt, 1848 die Stahlnetze sprengt, 4 Monate später die Bourgeoisie-Republik an der Gurgel nimmt, dann, noch einmal niedergeworfen, 1868 verjüngt ausbricht, am Kaiserreich rüttelt, dasselbe stürzt, sich abermals gegen fremden Eindringlingen anbietet, abermals verschmäht und gekränkt wird bis zum 18. März, wo sie die Hand zerschmettert, die sie erdrosseln will. Was könnten wir hier haben? Gegen das persönliche Eingreifen des Volkes. Es fordert die sofortige Übernahme der Banken und Betriebe in eigener Regie und es fordert den Kampf in jeder Richtung. aber zuvörderst den Marsch auf Versailles. Also der Bürgerkrieg! Das Blutvergießen! Das macht friedliche Verhandlungen unmöglich! Ja, Verhandlungen mit wem? Die Regierung? Lasst uns doch nicht Frieden um jeden Preis! Das Volk ist doch mächtig genug, seine Angreifer niederzuschlagen, nur durch die Majestät seines Verhaltens. Ja, man gewinnt Paris nicht, indem man es erschreckt. Behalten wir reine Hände. Unsere maßvolle Haltung wird auf Versailles nicht ohne Wirkung bleiben. Wir eröffnen nicht den Bürgerkrieg. Die Kommune muss ein Beispiel sein. Hören Sie darauf! Ein Beispiel für ganz Frankreich! Von Paris gesagt wird! Lassen Sie mich die Zeitung La Sociale zitieren. Eine der wenigen Zeitungen, Bürger, die für uns sind. Bürgerdelegierte, marschiert auf Versailles! Nationalgarde hinter euch haben. Alle sind für euch. Auf was wartet ihr? Eure Geduld hat zu lange gewährt. Das ist das einzige Mittel, das dem Volke bleibt, um die Rechte zu schützen, die ihr ihm gegeben habt. Marschiert auf Versailles! Verlasst euch auf Paris! So wie Paris sich auf euch verlässt, marschiert auf Versailles! Bürger, man wird mit Recht von euch sagen, Paris, indem wir sie verraten, den Krieg! Sie zitieren, was Sie bestellt haben! Das sind Unverantwortliche! Er marschiert ohne Bajonette! Aber er hat Bajonette gegen sich! Über Marseille, über Lyon, selbst über Algier fliegt die rote Fahne. Aber Versailles bewaffnet die Unwissenheit und das Vorurteil des flachen Landes gegen sie. Tragen wir die Flamme des Aufstandes in das Land. Sprengen wir den eisernen Gürtel um Paris. Entsetzen wir die großen Städte. Das ist das militärische Abenteuer. Schluss damit! Die Kommune verurteilt den Bürgerkrieg. Die Bank zu besetzen und das Geld zu holen, das wir für unsere friedliche Arbeit brauchen, ist eine Sache. Eine andere Sache ist es, den Bürgerkrieg zu eröffnen, der diese Arbeit sinnlos macht. Sehen Sie diese Tafeln. Das sind unsere Grundsätze. Wir haben sie uns selbst gegeben. Sie bestimmen unsere Arbeit. Antrag. Die Versammlung nimmt ihre friedliche Arbeit wieder auf. Ungestört durch die Versuche der allzu Ungeduldigen, Paris in ein Abenteuer zu stürzen. Bürgerdelegierte! Ich erhalte eine Meldung, welche die Arbeiten der Versammlung in der Tat in eine neue Richtung wenden wird. Paris, 15. April 1871, Stadthaus. Nachtsitzung der Kommune. Delegierte arbeiten in Papieren, einige vor einer militärischen Karte, einer berät eine Frau mit einem Kind. Vor den Plätzen der Delegierten kleine Öllämpchen. Ranvier bringt die Meldung von ersten Siegen der Truppen der Kommune. Bürgerdelegierte, ich komme soeben vom Oberkommandierenden des nordwestlichen Frontabschnitts, Jaroslav Dombrowski. Angier ist in unserer Hand. Der Feind flieht. Die Truppen der Kommune kämpfen sich Schritt um Schritt vor. Es lebe die Nationalgarde! Es lebe die Kommune! Meine Freunde! Ich möchte Ihnen verlesen, was August Bebel gestern im Deutschen Reichstag gesagt hat. Das gesamte europäische Proletariat und alles, was noch ein Gefühl für Freiheit in der Brust trägt, sieht auf Paris. Der Schlachtruf des Pariser Proletariats, Tod der Not und im Müßiggang, wird der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats sein. Bürger, Delegierte, ich fordere euch auf, euch zu Ehren der deutschen Arbeiter von den Sitzen zu erheben. Es lebe die Internationale der Arbeiter. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Frankfurt im Mai 1871, Oper. In einer Unterredung während einer Aufführung von Norma verspricht Bismarck dem französischen Regierungsvertreter Jules Favre die Auslieferung von Kriegsgefangenen zur Niederschlagung der Kommune. Was geschieht in Paris, Mann? Holen Sie endlich diese rote Fahne vom Pariser Stadthaus. Verdammt schlechtes Beispiel für Europa. Muss man ausrotten wie Sodom und Gomorra mit Pech und Schwefel. Kolossal, die Altmann. Auch als Frauenzimmer, stramme Person. Na, ihr seid mir ja komische Käuze. Unsere Waffenhilfe schlagt ihr schamhaft ab. Aber eure Gefangenen, die sollen wir jetzt freigeben, hinten herum. Ja, ja, weiß ja, weiß ja. Soll nicht mit Hilfe einer fremden Regierung geschehen sein. Jetzt stirbt sie. Epochal. 200.000 Mann soll ich euch zurückgeben, damit ihr die Genossen in Paris zur Ader lassen könnt? Haben Sie übrigens die Zechen in anständigen Sold zu zahlen? Ich kann es Ihnen jetzt sagen. Das war unsere größte Sorge, aber das ist geschafft. Bank von Frankreich. Wir konnten bis dato 257 Millionen ziehen. Und wer garantiert Ihnen, dass die Brüder nicht wieder fraternisieren wie am 18. März? Es sind alles Leute mit bäuerlichem Hintergrund. Außerdem, an die Gefangenen konnten die Hetzer ja nicht heran, nicht? Schön. Ich habe Ihnen zugestanden, dass Sie mit der Kriegsentschädigung erst nach Pazifizierung von Paris anfangen. Also bringt gefälligst etwas Dampf dahinter. Fabelhaft legt sie das hin. Und dass mir da kein Versehen passiert, Favre, der erste Scheck geht an Bleichröder. In den habe ich Vertrauen. Das ist mein Privatbankier. Und ich bitte mir aus, dass er seine Provision kriegt. Also, Sie sollen Ihre 200.000 haben. Krieg hin, Krieg her, Ordnung muss sein. Da greife ich auch mal dem Erbfeind und dann... Ja, schön, und dann arm, Favre. Aber wie gesagt, ich will endlich Taten sehen, Mann. 200.000, das sind doch schließlich zwei Armeekorps. Gut, die Altmann. Paris, 20. Mai 1871, Stadthaus. Sitzung der Kommune. Herein und hinaus von Gardisten, die Meldungen bringen. Mitunter verlassen Delegierte hastig die Sitzung. Alle Anzeichen großer Übermüdung. Die Versailler stehen mit 130.000 Mann vor den Toren der Stadt. An die Delegierten werden Gewehre verteilt. Trotz offener Spionage und Sabotage, die den Kampf für die Kommune fast aussichtslos machen, trotz des Terrors der Versailler Konterrevolution, beharrt die Kommune auf ihren Grundsätzen und spricht sich in ihrer Mehrheit gegen Repressalien aus. Bürgerdelegierte, Sie hören die Kanonen von Versailles. Der Endkampf beginnt. Vor unseren Toren stehen die Versailler mit 130.000 Mann, zum größten Teil von den Preußen überstellte Kriegsgefangene, bereit zum Sturm auf unsere Stadt. Paris mit seinen Barrikaden ist uneinnehmbar. Wir werden in den Kampf gehen wie zur Arbeit und wir werden sie gut machen. Bürgerdelegierte, Sie erhalten Gewehre. Wir fahren fort mit der laufenden Arbeit. Zur Diskussion steht Organisation einer Kommission für Frauenbildung. Ich beantrage, dass die Behandlung dieses Punktes aufgeschoben wird. Im Interesse des Sicherheitswesens habe ich eine Abordnung von Frauen des 11. Arrondissement erlaubt, vor Ihnen zu erscheinen, um in diesen Stunden gewisse Wünsche der Bevölkerung von Paris vorzutragen. Frauen, Sie bringen das Frühjahr in der Stadt. Keine Bange! Bürgerdelegierte, ich habe ein Schreiben an euch. Es ist kurz. Sie hat 20 Seiten. Versteht, Kleiner, das sind nur die Unterschriften. 152. Bürgerdelegierte, es sind gestern Nachmittag Plakate in unserem Bezirk angeschlagen worden, in denen wir, die Frauen von Paris, aufgefordert werden, eine Versöhnung mit der sogenannten Regierung in Versailles zu vermitteln. Wir antworten. Es gibt keine Versöhnung zwischen der Freiheit und dem Despotismus, zwischen dem Volk und seinen Henkern. Der Platz der Arbeiter und Arbeiterinnen ist auf den Barrikaden. Appellieren wir aber an euch, Delegierte der Kommune, dass auch ihr nicht aus einer Axt einen Spaten macht. Bürger, vor 4 Tagen ist die Patronenfabrik in der Avenue Rapp in die Luft geflogen. Mehr als 40 Arbeiterinnen sind verstümmelt, 4 Häuser sind eingestürzt, die Schulden sind noch nicht festgestellt worden. Und warum gehen nur diejenigen zur Arbeit und in den Kampf, die es selber wollen? Bürgerdelegierte, das ist keine Beschwerde gegen euch, ihr versteht. Aber als Bürgerinnen müssen wir fürchten, dass die Schwäche einiger Kommunenmitglieder unsere Zukunftspläne zunichte machen. Ihr habt versprochen, für uns und unsere Kinder zu sorgen. Und ich will die meinen lieber tot wissen, als in den Händen der Versailler. Aber wegen Schwächen wollen wir sie nicht verlieren. 552 Frauen des 11. Horn dieses Mal. Guten Tag, Bürger. Bürgerdelegierte, die Frauen der Versailler Soldaten weinen, heißt es. Aber die unseren weinen nicht. Werdet ihr sie tatenlos einem Feind ausliefern, der vor Gewalt niemals zurückgescheut ist? Man hat uns hier vor einigen Wochen gesagt, keine militärischen Operationen sind nötig. Thiers hat keine Truppen. Und es wäre der Bürgerkrieg im Angesicht des Feindes. Aber unsere Bourgeoisie verbündete sich ohne Bedenken mit dem Landesfeind. Um den Bürgerkrieg gegen uns zu führen und bekam Truppen von ihm, in Gefangenschaft geratene Bauernsöhne aus der Vendée, ausgeruhte Mannschaft, unerreichbar unseren Einfluss. Es gibt keinen Konflikt zwischen 2 Bourgeoisien, der sie hindern könnte, sich gegen das Proletariat der einen oder der anderen sofort zu verbinden. Man hat uns dann hier gesagt. Es wird darüber geklagt, dass die katholischen Schwestern verwundete Kommunaten nachlässig behandeln. Ich habe das Gleiche festgestellt. Wir werden etwas dagegen unternehmen. Man hat uns dann hier gesagt, keinen Terror. Wo bliebe die neue Zeit? Aber Versailles übt Terror und wird uns nach allen niedermetzeln, so dass keine neue Zeit kommen mag. Wenn wir niedergeworfen werden, dann wegen unserer Milde, was ein anderer Ausdruck für Nachlässigkeit. Und wegen unserer Friedlichkeit, was ein anderer Ausdruck für Unwissenheit ist. Bürger, wir beschwören euch, lernen wir endlich vom Feind. Das Volk hat das aufhören würden, ihre Stimme für die Schonung ihres Todfeindes zu erheben, könnten sie seine Kanonen hören. Zweifeln Sie nicht, dass er unerbittlich sein wird. Im Augenblick, wenn er sich anschickt, den großen Aderlass zu vollziehen, ist Paris überschwemmt mit seinen Spitzeln, Saboteuren und Agenten. Ich habe hier die Namen. Ich biete sie euch an, seit Wochen. Bürger Vermorel, der Erzbischof von Paris betet nicht nur. Bürger Jourde, der Gouverneur der Bank von Frankreich weiß eine Verwendung für die Gelder des Volkes, die er ihnen vorenthält. Bürger Delecris, das Fort Coeur wurde für 120.000 Francs an Versailles verkauft. An der Place Vendôme, zwischen den Trümmern des Monuments des Militarismus, wird offen mit exakten Plänen unserer Festungswelle gehandelt. Tag für Tag ruft die Presse der Bourgeoisie mitten in Paris, von niemandem gehindert, zum offenen Kampf gegen die Kommune auf. Ich nenne die Zeitungen Le Petit Moniteur, Le Petit National, Le Bon Sang, La Petite Presse, La France, Le Tard. Unsere erzürnten Frauen werfen die feindlichen Agenten in die Seine. Sollen wir sie wieder herausfischen? Aber in Versailles erschießt man 235 gefangene Nationalgardisten wie tolle Hunde. Und man füsiliert unsere kranken Wärterinnen. Wann werden wir mit Gegenmaßnahmen beginnen? Bürger, wir haben darüber diskutiert. Wir haben festgestellt, dass wir nicht machen wollen, was die Feinde der Menschheit machen. Sie sind Unmenschen, wir nicht! Die Frage Menschlichkeit oder Unmenschlichkeit wird entschieden durch die geschichtliche Frage. Ihr Staat oder unser Staat? Wir wollen keinen Staat, weil wir keine Unterdrückung wollen! Ihr Staat oder unser Staat? Wenn wir zur Unterdrückung übergehen, können wir uns selbst davon nicht ausnehmen. Wir aber kämpfen für die Freiheit. Wenn ihr die Freiheit wollt, müsst ihr die Unterdrücker unterdrücken und von eurer Freiheit so viel opfern, als dazu nötig ist. Ihr könnt nur eine Freiheit haben, die Unterdrücker zu bekämpfen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, dass Menschen, die ihr Leben lang die Praktiken des Despotismus am eigenen Leibe verspürt und leidenschaftlich bekämpft haben. Ich verstehe nicht, sage ich, dass dieselben Menschen, wenn sie an der Macht sind, nichts Eiligeres zu tun haben, als eben diese verbrecherischen Praktiken zu übernehmen. Terror gegen Terror. Unterdrückt oder werdet unterdrückt. Zerschmettert oder werdet zerschmettert. Nein! Keine Gewalt! Nein! Nein! Nein! Die Konstitution des Erzbischofs von Paris und man zielt auf uns, die wir uns wieder setzen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und wer nicht zum Schwert greift! Großmut der Kommune wird Früchte tragen. Lasst sie von der Kommune sagen, sie hat die Guillotine verbrannt. Die Bank stehen lassen. Ha! Großmut! Bürger, die Kommune hat beschlossen, auch die Waisen der für Thiers gefallenen Soldaten zu adoptieren. Sie hat die Frauen von 92 Mördern mit Brot versehen. Für die Witwen existieren keine Fahnen. Die Republik hat Brot für alles Elend und Küsse für alle Waisen. Recht so. Aber wo ist die Aktion gegen den Mord? Ja, die ich die aktive Seite der Großmut nenne. Man sage mir nicht, gleiche Rechte für die Kämpfer dort wie hier. Das Volk kämpft nicht, wie die Ringkämpfer und die Händler kämpfen. Oder jene Nationen, welche die Interessen dieser Händler wahrnehmen. Das Volk kämpft wie der Richter gegen den Übeltäter. Wie der Arzt gegen den Krebs. Und doch verlange ich nur Terror gegen Terror, obwohl wir allein das Recht auf Terror haben. Das ist eine Blasphemie. Wollen Sie leugnen, dass die Anwendung von Gewalt auch den, der sie anwendet, erniedrigt? Worten ziehen! Das sind die Reden, die uns diskreditieren! Blicken Sie um sich, wir sind nicht mehr so viele hier, wie wir manchmal waren! Delecluse, sprechen Sie! Delecluse! Bürger, ihr seht mich unentschlossen, ich gestehe es. Auch ich habe so lange meine Stimme feierlich gegen die Gewalt erhoben. In wenigen Wochen hat die Kommune von Paris mehr für die Menschenwürde unternommen als alle anderen Regierungen in 8 Jahrhunderten. Fahren wir ruhig fort, Ordnung in die menschlichen Beziehungen zu bringen, der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende zu setzen, sagte ich. Die Stimme der Vernunft, rein von Zorn, wird die Bürger zum Halten bringen. Der einfache Satz, ihr seid Arbeiter wie wir, wird sie an unsere Brust werfen. So sagte ich, wie viele von euch. Möge es mir und euch verziehen werden, wenn wir uns täuschten. Bitte die Delegierten, die Hände zu heben, die auch jetzt noch gegen Repressalien sind. Die Kommune spricht sich gegen Repressalien aus. Wir fahren fort mit den laufenden Arbeiten. Paris, 21. Mai 1871, Place Pigalle. Jean Cabet und der kleine Victor arbeiten an einer Barrikade, in die die Kanone, für die es keine Munition gibt, bereits eingebaut ist. Geneviève und Babette nähen und füllen Sandsäcke. Ein Transparent mit dem Spruch, ihr seid Arbeiter wie wir, wird neben der roten Fahne der Kommune auf der Barrikade angebracht. Würden Sie das Lied noch einmal singen? Bitte, Mademoiselle. Na gut. Pfingsten ist bei Sürsene für Opa Kegel und Kind, weil da die blauen Fähne frisch gestrichen sind. Und beim Eiersuchen hört man im Wäldchen von weit schon die Kinderlein fluchen um die Mittagszeit. Unter dem Laub an dem Tischen erzählen wir, wie komisch es war. Und nach dem Riesen wischen gehen wir das nächste Jahr. Und zum Hybrid zum Fischen gehen wir nächstes Jahr. Du und Babette, schlaft ihr miteinander? Ja. Sie ist auch Sonja. Oh, da sie sich in mich verliebt hat. Du hast dich in mich verliebt. Wie immer das war, du weißt, sie hat damit angefangen. Wieso? Ich sagte kein Wort. Er war es. Nein, ihre Augen. Madame Cabet. Ich war in der Messe. Ich hatte ein wirkliches Bedürfnis danach. Und ich habe heute Nacht noch 4 Sandsäcke extra genäht. Wenn ich mit Jean zusammenziehe, Geneviève, wirst du die Miete allein bezahlen können? Ja, Babette. So, hier habe ich noch einen Schluck Wein. Und jetzt kommen die Geschenke. Babette, das ist für dich, eigentlich für jemand anderen. Victor, du hättest natürlich zuerst kommen. Danke. Geneviève, für sie habe ich nichts, so muss es ein Händedruck sein. Es ist immer so peinlich, wenn man nichts zu schenken weiß, nicht? Jean, das ist ein Schlips. Ich habe die Fahne ein wenig gekürzt, Papa war unwillig, aber ich tat es. Philipp ist weg. Er ist zurück aufs Dorf, zu den Eltern. Er ist weggelaufen. Mir gefällt nicht der Ton, mit dem du sagst, er ist weggelaufen. So etwas muss man wissenschaftlich, das heißt leidenschaftslos betrachten. Ich nehme an, der Kampf erschien ihm aussichtslos. Im Gegensatz zu uns. Ergo, er verlässt Paris. Du meinst uns? Uns, die kämpfen? Nicht uns, sondern den, wie es ihm schien, aussichtslosen Kampf. Wir können Paris nicht so leicht verlassen. Warum? Die Blätter können den Baum nicht verlassen. Die Blattläuse können es. Er ist eine Laus, dein Philipp. Schau, was weiß Philipp von uns, von unserem Kampf, von der Kommune, hä? Auch wir wissen zu wenig. Was du denkst, könnte man vielleicht so ausdrücken. Philipp ist kein besonders mutiger Mensch, weil er nicht denken gelernt hat. Ich werde den Apfelbaum doch umhauen müssen. Nein! Es wird nie eine ordentliche Barrikade mit ihm dazwischen. Aber lassen wir ihn stehen, wenn du willst. Munition oder keine Munition. Es ist gut, dich da zu haben. Was immer die Generäle dazu sagen. Die eigenen eingeschlossen. Überhaupt ist es schlecht, dass wir abgeschnitten sind vom flachen Land. Wir können nicht zu Frankreich sprechen. Doch, wir können. Man muss es ihnen nur sagen. Diesen einfachen Satz werden sie verstehen. Und sie werden sich mit uns verständigen, über die Barrikaden hinweg. Und es wird ein neuer 18. März sein. Ich weiß nicht, Geneviève. dieselben sind, die sie früher in der Armee hatten, die aus der Provinz, diese Bauernknechte, die 16 Stunden am Tag arbeiten, oder die Söhne der verschuldeten Krämerfrauen, sogar die Schuster glauben immer, sie sind was Besseres als die Arbeiter. Vielleicht überlegen Sie sich, wenn Sie den Spruch zusammen mit unserem Gewehrfeuer sehen. Komm, Viktor! Und was heißt, wir wissen zu wenig? Wenn Sie angreifen, wird Paris zu ihrem Grab werden. Paris wird sie mit blutigen Köpfen heimschicken. Und das ganze Versailles-Gesindel löst sich auf ein für allemal. Das weiß ich! Würden Sie das Lied noch einmal singen, bitte, Mademoiselle? Das ist aber das letzte Mal. Finstern ist weiß wie ihr Sende, für immer Himmel und Kind, weil da die blauen Hände gestrichen. Paris, Nacht vom 21. zum 22. Mai 1871, Stadthaus. Der Sitzungssaal ist leer. Langevin, der bis in die Nacht gearbeitet hat, wird von Genevieve abgeholt. Sie beschweren sich, dass kein Geld für Kinderspeisungen vorhanden ist. Wissen Sie, was Bellet für den Barrikadenbau gestern triumphierend von der Bank gebracht hat? 11.300 Francs. Was für Fehler wir machen, was für Fehler wir gemacht haben. Natürlich hätten wir gleich auf Versailles marschieren müssen, sofort am 18. März. Das Volk hat nie mehr als eine Stunde. Wehe, wenn es da nicht schlagfertig mit allen Waffen gerüstet dasteht. Aber was für ein Volk? Ich wollte heute Abend zu dem Konzert für die Ambulanzen in den Tuilerien. Man hatte einige hundert Zuhörer erwartet. Gekommen sind Zehntausende. Ich blieb in der unübersehbaren Menge stecken. Nicht ein Wort der Beschwerde. Man hat Geduld mit uns. Nummer eins. Das Recht zu leben, das ist es. Aber auf welche Weise wollten wir versuchen, es durchzusetzen? Schau auf die anderen Punkte, die alle gut aussehen. Aber wie sind sie wirklich? Nummer zwei, ist das auch die Freiheit, Geschäfte zu machen, vom Volk zu leben, gegen das Volk zu intrigieren und den Feinden des Volkes zu dienen? Nummer drei, was schreibt Ihnen Ihr Gewissen vor? Ich will es dir sagen, das, was die Herrschenden Ihnen vorschreiben, von Kindesbeinen an. Nummer vier, ist es den Börsenbeinen, den Tintenfischen der käuflichen Presse. Den Metzgergenerälen und allen kleineren Blutegeln gestattet sie, in Versailles zu versammeln. Und die in Nummer 5 garantierten Kundgebungen geistiger Art gegen uns loszulassen. Ist auch die Freiheit der Lüge garantiert? Nummer 6 lassen wir die Wahl von Betrügern zu. Durch ein Volk verwirrt durch Schule, Kirche und Politiker. Wo ist unser Recht? Bank von Frankreich zu besetzen, welche den Reichtum wirkt, den wir mit unseren nackten Händen aufgehäuft haben. Mit diesem Geld hätten wir alle Generäle und Politiker bestechen können, wie unseren Unterherrn von Bismarck. Wir hätten nur einen einzigen Punkt statuieren sollen. Unser Recht zu leben. Warum haben wir es nicht getan? Der Freiheit leben, von der man nichts versteht. Wir waren noch nicht bereit. Jedes Glied einer auf Leben und Tod kämpfenden Truppe auf die persönliche Freiheit zu verzichten, bis die Freiheit aller erkämpft war. Aber wollten wir nicht nur unsere Hände nicht mit Blut beflecken? Ja, aber in diesem Kampf gibt es nur blutbefleckte Hände oder abgehauene Hände. Paris, 23. Mai 1871, Place Pigalle, während der blutigen Maiwoche. Wie die Pariser Bevölkerung an vielen anderen Stellen der Stadt, sind auch die KBs und ihre Freunde bereit, ihre Existenz zu verteidigen. An der Barrikade schussbereit Geneviève Géricault, Jean Cabé und François Faure. Papa und der deutsche Kürassier schichten weitere Sandsäcke auf. Eine schwer verwundete Frau liegt an einer geschützten Stelle. Der kleine Apfelbaum an der Barrikade steht in voller Blüte. Beim Angriff wird die Kleinbürgerin KB verwundet und von Papa ins Haus gebracht. Es fallen die Näherin Babette, der Arbeiter Jean, der Seminarist François und der ehemalige deutsche Kürassier. Die Lehrerin Geneviève, tödlich getroffen, reißt die rote Fahne hoch und stirbt mit dem Ruf: Es lebe die Kommune. Der Maurer Papa verteidigt sich weiter gegen die jetzt aus allen Gassen mit gefälltem Bajonett gegen die Barrikade vorrückenden Liniensoldaten. Sie sind schon in der Rue du Bac. Warum Schwer und Coco wären längst hier, wenn sie noch lebten? Es sind jetzt 12 Stunden. Coco lebt! Mitrailleusen! Gut bewaffnet. Wisst ihr, die neue Zeit gibt ihre Waffen immer zuerst den Hyänen, der Alte. Am 18. März hätten wir das Nest in 2 Stunden ausgehoben. Was meinst du, Jean? Hättet ihr es getan, wie ich dir schon einmal sagte, wir wussten zu wenig. Wir lernen. Jetzt! Indem wir ins Gras beißen! Das wird viel helfen! Es wird helfen, Jean! Jetzt kommen sie! Was hilft mir und dir, wissen Geneviève, wenn wir gestorben sind? Ich spreche nicht von dir und mir. Ich sagte wir. Wir, das sind mehr als ich und du. Kinder, ihr müsst essen. Aber sie hat keinen Schnittlauch. Wozu müsst ihr die Käppis aufhaben? Ihr werdet nur daran erkannt. Ihr müsst vom Schöpfle... Von den Dächern! Es ist nur der Moment! Wird es wagen. Wer sein Elend nicht mehr tragen kann, muss sich zu jenen schlagen, die aus Not schon dafür sorgen, dass es heut heißt und nicht morgen. Keiner oder alle, alles oder nichts. Keiner kann sich da nicht retten, Gewehre oder Ketten. Keiner oder alle, alles oder nichts.